Heute spielt die Kapelle, heute spielt die Kapelle, heute spielt die Kapelle im Wirtshaus zum Tanz. Alles tanzt auf der Stelle, Kinder, das ist ne Welle. Heut fest auf der Trompete, so lustig der Franz. Was los? Die Stimmung ist famos. Lachen.